Kundgabe 6436. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.12.1955. Rechtes Verständnis bedingt Liebe wirken. Jede Gelegenheit sollet ihr ergreifen, die Mitmenschen hinzuweisen auf ihre Erdenlebensaufgabe, sich zur Liebe zu gestalten. Ihr sollet immer die Liebe predigen und darum Verkünder meiner Liebelehre sein, wo euch diese Gelegenheit geboten wird. Dies ist die Aufgabe derer, die sich mir zum Dienst erbieten. Und ich werde sie segnen, wenn sie diese Aufgabe ernst nehmen und bei den Mitmenschen das Verantwortungsgefühl erwecken, wenn sie diese anregen zum Nachdenken über sich selbst. Wo immer Liebe geübt wird, dort wird auch das Verständnis dafür vorhanden sein, in welcher Zeit die Menschheit lebt. Ohne Liebe wirken aber fehlt den Menschen dieses Verständnis. Und darum nehmen sie auch keine Hinweise ernst, die das nahe Ende ankünden. Es nützt euch also nichts, nur des nahen Endes Erwähnung zu tun, wenn ihr nicht gleichzeitig die Menschen zum Liebewirken ermahnet. Denn Letzteres ist noch wichtiger als das Wissen um das Ende. Die Liebe ist das sicherste Gegenmittel in der kommenden Zeit, wo Not und Elend über alle Menschen hereinbrechen wird. Die Liebe ist der Rettungsanker, wenn die Menschheit zu versinken droht. Wo Liebe geübt wird, vergeht die Angst, weil sich die Menschen innerlich stärken, durch Liebe wirken und weil sie durch die Liebe mit mir verbunden sind, der ich ihnen immer Schutz sein werde in jeder Not. Wenn ihr also mir dienen wollet, müsset ihr eure Mitmenschen immer hinweisen auf mein Liebegebot. Ihr müsset sie belehren, dass ihr Erdenleben ein Leerlauf ist und bleibt, wenn sie sich nicht in uneigennütziger Nächstenliebe betätigen und dass sie sich nur durch ein Liebeleben Kraft holen können in der Notzeit, der sie entgegengehen. Wenige nur werden euch glauben. Wenige nur werden euch widerstandslos anhören und sich eure Worte überlegen. Und diesen könnet ihr auch Kunde geben von dem Kommenden. Denn sie werden sich nicht verschließen. Sie werden es für möglich halten und sich gedanklich darauf einstellen. Das Wissen allein aber hilft ihnen nicht, wenngleich es jedem geboten werden soll. Weil ihr selbst es nicht beurteilen könnet, ob und wie weit der Mitmensch in der Liebe steht. Darum solltet ihr immer wieder zum Liebewirken ermahnen. Die Liebe soll immer gepredigt werden von denen, die mir Diener sein wollen, auf Erden. Denn die Lieblosigkeit ist das größte Übel, das die Menschen in tiefster geistiger Finsternis wandeln lässet. Ein liebloser Mensch wird auch selten nur angerührt werden von eurer Liebepredigt. Doch auch sein Ohr soll es vernehmen, wenn das Herz sich verschließt. Allen solltet ihr mich als die ewige Liebe nahezubringen suchen. Alle solltet ihr aufklären, dass sie in größter Not sich zum Vater wenden können, der selbst die Liebe ist und jedem helfen will, der zu ihm rufet. Ihr solltet keine Gelegenheit versäumen, mit dem Mitmenschen zu reden über göttlich-geistiges. Immer wieder solltet ihr seine Gedanken darauf zu lenken suchen, woran er ständig vorübergeht. Wenn eure Gedanken selbst ständig erfüllt sind mit meiner Liebelehre, dann könnet ihr auch nicht anders, als euch mitzuteilen jedem, der euren Weg kreuzet. Und dann werdet ihr auch gute Vertreter meiner Liebelehre und meines Namens sein. Und darum müsstet ihr selbst euch stets eines Liebelebens befleißigen, um dadurch dem Geist in euch die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Und dieser wird euch antreiben zum Reden, wo nur eine Gelegenheit sich bietet. Euer Geist wird euer Denken recht leiten und die rechten Worte finden lassen, mit denen ihr eure Mitmenschen ansprechet und die ihren Eindruck nicht verfehlen. Aber ihr sollet nicht lau sein und halbe Arbeit ausführen, denn eure Arbeit ist dringend in der letzten Zeit vor dem Ende. Die Liebe muss gepredigt werden, stets und ständig, auf dass die Menschen erwachen und in sich gehen, auf dass sie nachdenken über sich selbst, wenn sie euch und euer Leben verfolgen. Und darum solltet ihr ihnen die Liebe vorleben, und euer Beispiel wird wirkungsvoller sein als Worte, die ihr nicht selbst beweiset durch Taten. Predigt die Liebe und lebet meine Liebelehre selbst aus, und eure Arbeit für mich und mein Reich wird stets gesegnet sein. Amen.